Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen beim Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts in Deutschland. Und heute sind wir sogar die beiden besten Sailor Moon Podcasts in Deutschland, weil von unserem befreundeten deutschen Super-Podcast ist Sailor Cat da. Hallo Sailor Cat. Hallo. Ach ja, und unsere Folgen handelt heute von den Katzen in Sailor Moon. Weil das haben wir machen müssen, weil wir haben beide ein Sailor Moon thematisches Katzen-Cosplay. Ja, stimmt. Ja. Ja, Sailor Cat ist Sailor Cat. Mit Katzenohren und so. Ja, also eins mit Sailor Outfit und ich habe ein Hoodie als Red Butler. Ja, sehr cooles Kostüm. Und ich find's nicht mehr, ich muss mir ein neues machen. Oh je. Ja, ich hab's bei der letzten Convention habe ich's dort gelassen, bei uns, wo wir übernachtet haben, und es war immer irgendwie gedacht, dass ich es wieder kriege. Ich habe es nicht wieder gekriegt. Also entweder habe ich dieses Jahr bei der Animuk wieder eins oder nicht. Je nachdem, wie gut ich vorankomme damit. Okay. Die Katzen in Sailor Moon. Oh, also ich denke mal, die bekanntesten sind natürlich Luna, Artemis und Diana. Ja. Die sind wirklich auch überall. Ich glaube, auch Leute, die Sailor Moon nicht kennen, kennen die drei. Weil sie, ja, stimmt. Wenn man sie immer mit Sailor Moon sieht, man zumindest Luna. Und Luna ist auch sehr viel, es gibt ja auch sehr viel Merch zu Luna, ja. Und so. Und ist auch niedlich. Luna ist, wenn man charakterlich kann man, ist es immer diskutierbar, wie sie im Anime rüberkommt. Aber ja. Sie ist eine sehr niedliche Katze. Generell, ja, ich finde auch, ich habe auch zum Beispiel eine Luna-Tasche und sowas. Ich finde sie auch sehr niedlich. Mhm. Oder so Plüschis. Ich habe eine Kaffeetasse, die halte ich gerade in der Hand. Ist mein heutiger Kaffee drin, da ist Sailor Moon auf der einen Seite, Luna auf der anderen. Und ja, es ist schon ein Hingucker, auch die ganzen. Und es ist ja eine schwarze Katze und das war immer so ein bisschen, dass im Anime mag ich, dass sie wirklich, wie sie gezeichnet ist, auch farblich. Aber klar, im Anime hat man sie dann lila gemacht oder ja, so ein lila bisschen ähnlich. Lila. Ihre Farben variieren so ein bisschen. Ja, aber da verstehe ich natürlich auch die Animatoren. Ja, weil nur ganz komplett schwarz ist halt auch immer ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Mhm. Und ja, sie sind sehr niedlich. Ich habe einen Sailor Moon Fanfilm gesehen. Da haben sie eine echte Katze genommen. Ja, stimmt. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Und zumindest teilweise. Ist natürlich ein schönes Viech. Aber interagiert natürlich nicht ganz so natürlich, weil man sie eigentlich nur reingeschnitten hat. Und hat eben ein paar gute Katzenaufnahmen gehabt von einer Katze, die sich die Lippen leckt und das hat man, oder die den Mund auf und zu macht, das hat man dann reingeschnitten. Ich verstehe natürlich, dass es zum Beispiel in den Seramuse und bei PGSM, dass man da andere Lösungen gefunden hat. Darüber können wir, ja. Wollen wir erstmal über Luna reden oder wollen wir die ganze Katzenfamilie einmal? Nein, ich würde gerne über Luna reden. Ich würde erstmal über Luna reden, ja. Ich mag auch die Stimme im Deutschen. Also ihre erste Stimme mag ich sehr gerne. Bei der zweiten finde ich es immer ein bisschen komisch, wie sie sich so die Nase zuhält. Aber sie ist trotzdem gut. Ja, weil das ist was die amerikanischen Podcaster immer sagen. Ja, sie spricht ja so britisch oder sie spricht so tantenhaft. Und bei uns ist sie einfach eine, ja, sympathische Stimme. Und ja, es ist auch immer so, sie ist schon sehr, sehr katzenhaft. Dafür, dass sie eigentlich eine Autoritätsperson sein möchte. Ja, das ist schon irgendwie generell so eine interessante Idee. Einfach die Katze so als Autoritätsperson. Mhm. Ja, es ist eben so ein Sidekick. So ein einfach so ein. Ja, so die Helferin, die Beraterin. Mhm. Ich find's super, wenn sie wirklich hilfsbereit ist oder liebevoll. Ich mag es nicht, wenn sie diese moralische Rolle hat, so dieses, ja, ich habe dir doch gesagt, du sollst das nicht machen. Also wenn sie sagt, mach das nicht, und dann macht es Salem und sagt, ja, das hätte ich, habe ich dir aber gesagt, dass du das lassen sollst oder so. Wenn praktisch hier, ja, das mag ich nicht, das hat sie hin und wieder. Aber was ich zum Beispiel nicht so mag, ist, wenn sie halt auf Usagi rumhakt und sie so ein bisschen runtermacht. Zum Beispiel in dieser Folge, in Folge 4, die ich sowieso schrecklich finde, wo sie immer sagt, dass Usagi abnehmen muss. Ja, das ist also unmöglich. Ja, das ist, was versteht Luna davon? Und außerdem, die Folge ist sowieso indiskutabel. Mädchen im Wachstumsschub. Naja. Ohne jetzt über meinen nicht anwesenden Co-Host lästern zu wollen, aber was Kinder in einem Wachstumsschub essen können oder konnten, wenn sich mal eben die Essmenge verfünffacht, und das ist jetzt nicht übertrieben, das ist einfach gut. Lassen wir das Thema auf sich beruhen. Ja, Luna ist am besten, wenn sie lieb ist. Und ich mag vor allem, wie sehr Luna und Ami immer zusammen gezeigt werden. Luna liebt Ami, Ami liebt Luna, und am liebsten würden die beiden nur zusammen abhängen. Aber später ist dann Luna ja nicht mehr so wirklich relevant. Am Anfang ist sie ja eigentlich eher da, weil Sailor Moon halt ansonsten noch keine Bezugsperson hat, die sich mit den Senshi-Sachen auskennt. Aber später hat sie ja dann ihre ganzen Freundinnen. Ja. Später hat man noch ein bisschen eine Luna-Artemis-Achse, und dafür, dass Luna eigentlich die sein soll, die Ahnung hat, ist es manchmal sehr inkonsistent geschrieben, weil gerade im Anime am Anfang weiß sie einfach nichts oder redet irgendeinen Unsinn. Und wir müssen die Prinzessin finden. Okay, irgendwelche Anhaltspunkte? Nö. Ja, da mag ich die Szene mit Rei, wo Rei sagt, Luna, du sagst uns jetzt sofort alles, was du weißt, oder ich gehe. Du kannst uns hier nicht nur abspeisen mit so ein paar Infohäppchen, sondern wir werden hier informiert. Das ist wichtig. Und sie hat vollkommen recht. Da ist eben Usagi einfach ein bisschen zu lieb dafür, um hier auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht das nicht. Und ja, ich sehe auch nie Rei mit Luna kuscheln. Ich glaube, das hat Luna irgendwie nicht verkraftet. Wahrscheinlich. Aber das ist okay. Ich mag eigentlich schon, dass man so eine geheimnisvolle Katze am Anfang hat, und sie weiß Dinge, und sie bringt Items, und sie ist so der Botschafter vom Mond sozusagen. Und Artemis hat diese Rolle nicht so gut ausgefüllt. Aber wenn wir noch kurz bei Luna sind, würde ich gerne nochmal auf die Real-Life-Versionen von Luna gehen, nämlich in Seramio und in PGSM. Und in den neuen Bühnenshows haben sie auch noch eine andere Lösung. Also es gibt ein paar sehr, sehr clevere Dinge, die gemacht worden sind. Ja, also im allerersten Musical, da waren Luna und Artemis ja Menschen in Katzenkostümen, die vielleicht nicht ganz so gut aussahen. Nein! Ja, weil Luna ist so das schick aufgedonnerte Strumpfhosentussi, und Artemis sieht aus wie ein Bettvorleger. Da hätte man sich vielleicht einigen sollen. Ja. Ja, er ist ja im Manga ein sehr schöner Mensch. Warum sieht er auf der Bühne so verratzt aus? Ja, also ich meine, die Kostüme waren am Anfang eh noch nicht so schön, aber bei den beiden. Ja. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum man die unbedingt da gebraucht hat. Weil die haben halt da auch nur so ein bisschen Sachen erklärt, wie das Silver Millennium. Mhm. Und Luna hatte ihren einen Feminismus-Song, der war cool, aber der hat irgendwie auch nichts beigetragen. Ja, der hat nicht wirklich zur Handlung gepasst. Der hat nur so ein bisschen die Stimmung vielleicht bereitet. Aber dass die beiden singen, oder dass Luna vor allem singt, ist an sich eine gute Idee. Ja, aber ich finde es trotzdem eigentlich besser, wie das dann die weiteren Musicals gemacht haben, bis auf die beiden neuesten, dass man sie halt dann gar nicht mehr drin gehabt hat. Ja, es ist zwar schade, aber so super toll fehlt sie dann auch nicht, ja. Ja, eben, man braucht sie da nicht unbedingt, weil man hat ja in den Musicals auch nicht die Story, dass die Senshi erwachen müssen. Ja, das sind ja immer schon fixfertig da. Außer bei Nobisaka. Ja, da weiß ich's nicht. Gab's da eine Erwachens? Ja, also da ist es, da geht es ja quasi um das Erwachen der Senshi vor allem. Und da haben sie so eine Luna-Puppe. Ja, das so fand ich sehr schön. Ich habe es nicht sehen können, weil es nirgendwo auf YouTube war. Ich weiß nicht, ob es zwischendurch mal irgendwo online schaubar war. Ich habe die neuen alle. Es gibt Fansubs auf Sea of Serenity, kann ich dir dann vielleicht schicken. Dann muss ich da mal hin, ja. Weil das würde ich schon, ich fand das sehr, sehr schön. Die Puppenspielerin wird auch wirklich auf vielen Fotos gezeigt. Sie hat eben so ein ganz unscheinbares graues Kostüm und sie spielt eine Marionette und davon bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Ja, und ich weiß auch, das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Und ja, also sie bewegt Luna auch sehr gut und sie spricht sie auch, sie bewegt sie so katzenhaft. Mhm. Und die Schauspielerin fällt auch gar nicht so auf. Und das finde ich eine super Lösung, wirklich. Mhm. Damit hast du das Best of both worlds. Du hast ein kuscheliges, plüschiges Viech und gleichzeitig kann man sie gut bewegen, man kann sie gut sprechen. Also, und ja, gute Lösung, wirklich. Mhm. Und dann gab es noch jetzt das ganz Aktuellste. Genau. Hast du was gesehen davon? Ich kenne nur ganz kleine Ausschnitte. Ich habe den offiziellen Stream gesehen, das Kaguya Musical. Und ich meine, da ist es dann natürlich so, da brauchst du eigentlich eine menschliche Luna, weil da ist sie ja quasi die Hauptperson. Ja. Und sie wird ja auch halt ein Mensch. So eine jüngere Person, die halt dann Luna spielt, also als Katze, die sich auch sogar zwei, also es gibt dann noch eine zweite Schauspielerin, die macht so Tanzszenen, die hat immer so eine Maske auf und bewegt sich halt nur. Ja, und dann am Ende haben wir dann halt die Luna, die immer tanzt, die ist dann auch die Menschen-Luna. Mhm. Und das fand ich auch ziemlich gut. Mhm. Also das ist schon eine gute Lösung, da dann wirklich einen Mensch in ein Katzenkostüm zu stecken und später als in das Luna-Menschenkostüm. Und ich meine, das Kostüm sieht dann natürlich auch viel besser aus. Ja, ja, ich fand auch in der Katzenform fand ich auf den Bildern fand ich es schön. Und hat mir auch gefallen. Die Idee, dass Luna mal eine eigene Story kriegt, an und für sich, zwar schön, aber da hätte mir doch wirklich besser gefallen, dass man mehr über den Planeten Mau erfährt, von dem sie herkommt. Dass man erfährt, wie ist die Kultur der Katzen von Mau und was wissen wir über ihre Vorgeschichte oder wie lebt sie eigentlich wie lange ist sie davon schon weg? Ist sie jetzt, was ist mit ihren Monderinnerungen? Selbst ein Rückblick auf Silver Millennium. Also alles wäre mir lieber gewesen als eine Katze, die sich in einen Astronauten verliebt. Ja, also ich würde auch unglaublich gerne mehr über Mau erfahren und so und über die anderen Planeten. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich noch nicht geplant. Ja. Es ist halt, ich weiß auch nicht, also an sich finde ich die Geschichte schon schön, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch, dass sie sich dann halt in diesen Menschen verliebt, während dann halt der arme Artemis da völlig außen vor gelassen wird. Es ist aber legitim, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die auch nicht zusammen, oder? Ja, nicht so wirklich. Also ich finde die Geschichte schon schön, aber ja. Ist jetzt auch nicht das Allerkrasseste überhaupt. Ja, zumal dieser Astronaut eben auch nicht so sympathisch rüberkommt. Das war ein Film, oder? Den sie damit gemacht haben. Das war der S-Movie, genau. Und gab es dann noch einen Muss-Manga gegeben haben, oder? Nein, es gibt also Artwork dazu. Doch, also davon gibt es tatsächlich einen Manga, zu den anderen beiden Filmen nicht, aber der basiert auf einem Manga-Kapitel, also auf einer Short-Story. Mann, wir haben Episoden über die Short Stories gemacht. Ich muss es gesehen haben. Und es gibt so eine, ich erinnere mich, aber ich habe das echt verdrängt. Ich bin wie gesagt, weil ich diesen Astronauten nicht sonderlich mag. Aber es gibt diese Randnotizen in den alten Auflagen vom Manga, wo Naoko Takeuchi erzählt und da hat sie, wie sie in Cape Canaveral war und den Start von einem, ich weiß nicht, was ein Space Shuttle oder irgendwas, sie hat den Start von einer Rakete sehen können und da erzählt sie eben von ihrer Reise und von diesem Erlebnis und wie toll das war. Und das ist natürlich schon cool, dass sie eben einen persönlichen Bezug dazu hat. Das ist sogar auch in der Neuauflage von den Short Stories drin. Das ist irgendwie der einzige Band, wo es noch diese Notizen gibt. Ah, klasse. Teilweise. Klasse, ja. Und klar, Luna heißt Mond, aber das hat natürlich ja den Bezug zum Mondkönigreich. Und Kann man machen, aber auch, dann... Ist ja auch die Mondgöttin. Ja, aber das Namensschema für die anderen Katzen passt dann nicht ganz so gut. Ja, die anderen Katzen sind halt dann die Göttin der Jagd, Artemis oder Diana. Ja, Artemis ist ein Mädchenname, ich verstehe das nicht. Ja, gut. Vielleicht ist es von Artemis Fowler, wie heißt dieser es gibt das so eine kann ich mir jetzt Bücherreihe. Nicht vorstellen. Naja. Ja, aber das Interessante ist ja auch, dass die Jagdgöttin halt auch mit dem Mond in Verbindung gebracht wird. Aha. Und ich glaube auch die Katzengöttin Bast, da gibt es so eine Story, wie sich wie sich Artemis in Bast verwandelt. Oh, das ist cool. Mhm. Also ja, Bast ist halt dann die Katzengöttin, deshalb... Ist das in Selawi oder wo ist das? Nee, das ist in der Mythologie tatsächlich. Ah, ach so, in der griechischen Mythologie, okay. Ja. Okay, dann ist die Verbindung sehr gut, ja. Trotzdem kein... Ja gut, wir sind ja jetzt in 2022 und wir sind da flexibel. An sich dann schon wieder sehr cool. Ja, Artemis ist einfach ein Lieber. Ach so, ja, ganz kurz noch. Luna in PGSM ist ein, ach ja, stimmt, ist ein Plüschtier meistens. Und später hat sie eine Menschenform. Und ehrlich gesagt, die Idee, ein Plüschtier zu nehmen, finde ich einerseits zwar gut, weil dann können sie sie überall mit hinnehmen. Und es fällt ja nicht es auf. Ist, es ist sehr praktisch. Ja. Und vor allem, sie soll ja auch wirklich in dieser Welt auch ein Plüschtier sein. Und es fällt eben nicht auf, wenn ein paar alberne 14-Jährige mit einem Plüschkätzchen rumlaufen. Aber genau. Warum ist sie so hässlich? Und warum ist sie so hässlich, wenn sie CGI animiert ist? Ja. Das hat man dann zum Glück später nicht mehr so oft Nein, gemacht. Nein, war nicht nötig. Aber war nicht so cool. Oft wird sie nur animiert, indem sie so über den Boden gehoppelt wird von einem, der hinter ihr liegt wahrscheinlich oder so. Und die Ohren haben eine andere Farbe als der Rest der Katze. Warum? Sie hat auch keinen schönen... Ich finde halt auch, CGI-Luna hat halt auch eine bisschen andere Farbe und sieht ein bisschen anders aus als Plüsch-Luna. Ja. Das wirkt dann echt seltsam. Das wird wie eine andere Katze. Das Beste an PGSM-Luna ist die Stimme. Die, finde ich, reißt es wirklich raus. Ja, das ist ja auch die gleiche wie im 90er Anime. Sie haben die Stimme genommen vom Anime, ja genau. Und es ist einfach eine schöne, freundliche Stimme. Und dann gibt es eine Menschenform für PGSM. Und ich mag die Schauspielerin, das ist Rina Koike. Die ist auch die ist süß. Kamen Rider Kiva. Und die macht das echt super. Die ist einfach so lieb und so nett und hat eine tolle Energie und ist irgendwie so unausrottbar positiv. Und sie hat eine Sailor-Form. Also sie verwandelt Sailor Luna. Ja, sie hat eine psychedelische Verwandlungssequenz. Und was eben für mich dann nicht ideal ist, dass sie als dieses 10-jährige Mädchen diese Mentorenrolle weiterhin einnimmt. So, ich trainiere euch jetzt. Während sie selber eigentlich sehr albernes, katzenhaftes Benehmen hat zum Teil und auch wirklich manchmal einfach nur eine 10-Jährige ist. Und ich verstehe, dass man das für die Zuschauer möchte. Die Kinder möchten ich eine auch. Kinderfigur in mit der, Also ich finde das auch ein bisschen komisch. Also ich finde den Charakter an sich cool und auch die Idee, dass man da halt nicht immer diese Plüschkatze hat und dass halt auch die Kinder dann eine Identifikationsfigur haben. Aber es ist halt trotzdem komisch, dass sie einfach ein Kind ist und warum überhaupt? Das Ganze ist ein bisschen komisch, dass sie sich überhaupt dann plötzlich in eine Sailor-Kriegerin verwandelt und die ist dann halt auch noch so viel jünger. Naja. Und man hat da auch ein paar Chancen verpasst. Zum Beispiel gibt's mit Luna und Shingo Szenen, weil Luna wohnt dann, also die Katze, die Plüschkatze ist ja ständig in Usagis Haus und Zimmer und dann rennt da plötzlich manchmal ein Mädchen rum und Shingo ist etwas verstört. Aber die beiden zusammen sind ja mehr oder weniger im gleichen Alter. Da hätte ich gern mehr gesehen. Ja, aber das Problem habe ich auch mit Shibiusa und Shingo, dass man da irgendwie gar nichts sieht. Ich glaube, es gibt nicht mal irgendeine Szene mit Shingo und Shibiusa. Echt? Okay, ja, verpasste Chance. Total. Ja. Total. Stimmt, sie PGSM ist, macht sie ist schon ja wieder so besser. Ein klein ja. bisschen der Shibiusa-Ersatz, aber zum Glück netter. Ja, und... Als Sailor Luna ist sie auch wirklich lustig, weil sie hat Kampfszenen und sie hat zum Teil bessere Kampfchoreo als viele andere, weil sie muss keine Räder schlagen, sie muss ihre Unterwäsche, also die Stuntfrau muss ihre Unterwäsche nicht in die Kamera halten, sondern ja. sie hat einfach nur eine sehr coole Uniform und sie verprügelt die Bösen mit einem Fächer. Ja, oder der, mit ihrer Süßigkeiten-Attacke. Ja, und die funktioniert auch. Ja. Also sie ist schon süß. Sie ist niedlich. Sie ist ein bisschen rätselhaft, warum und wieso, aber okay. Gibt Schlimmeres. Ja, sie ist ganz lustig auch. Ja, ich denke einfach, weil es eine sympathische Schauspielerin ist, hat das. Und sie hat mir, da war ich auch, es gibt ja die Live-Show dann noch, diese Kirari PGSM Live-Show auf der Bühne. Mhm. Und da hat Luna eine Nummer mit anderen Mädchen, die noch kleiner sind, die vielleicht 8 Jahre sind und die haben eine sehr aufwendige Choreografie und ich als Bewegungsdepp kann da nur davor stehen und denken, 8-jährige Kinder können sowas. Krass, das weiß ich gar nicht mehr. Also sie hat eine Nummer mit einem Lied, das wirklich absolut unangemessen ist für eine 8- und für 8- und 10-jährige Kinder. Aber da hat man einfach nur irgendeine Popsoße drüber geklatscht und man hat sich absolut null gekümmert um den Inhalt. Es ist kein schönes Lied. Aber die Choreo ist super. Sie haben dieses Tambourin, was man im PGSM ja später noch hat. Und das sind dann wirklich so eine Schar Kinder auf der Bühne und haben ein sehr coole Choreo. Und Luna hat auch eine tolle Rolle im PGS, in dieser Live-Show. Also sie ist auch auf der Bühne und redet und schon okay. Aber oh Mann, was die alles können müssen. Gut, der Gesang war nicht live, aber wir drehen jetzt so und so viele Folgen und zwischendurch lernt ihr bitte noch ein paar Choreografien. Ja, schon krass. Okay, Artemis, jetzt aber wirklich. Ja. Ja, ich finde auch, Podcast ja, ist ja der wird immer voll unterschätzt. Ja, ihr habt ja ein großes Herz für Artemis in eurem Podcast. Genau, das ist so ein Insider, ein Herz für Artemis. Ja, aber zu Recht. Ja, weil Luna hackt immer auf ihm rum, Minako hackt immer auf ihm rum und eigentlich ist er doch ja. voll der liebe Kater, der eigentlich immer voll nett ist und alle hacken nur auf ihm rum. Ja, klar, er hat, es ist immer so, ist diese Chefrolle am Anfang, wo Luna noch mit seinem unbekannten Boss sich zusammenfunkt und das soll dann Artemis gewesen sein und Artemis weiß ja auch von nix irgendwas. Was hat ja, der jetzt ne, hier? Das ist wirklich komisch. Ja, den hier als Überboss einzuführen war, das haben sie revidiert. Da haben sie einfach gemerkt, das funktioniert nicht, haben das zurückgenommen und ich finde schon cool, dass es noch eine Katze gibt. Ich fand das auch beim ersten Schauen damals vor langer, langer Zeit einfach schön, noch eine Katze zu sehen und dass Minako auch eine Katze hat und von mir aus hätte jeder von denen eine Katze haben können. Ja, Artemis ist echt süß und er hat ja auch so ein paar dann ganz coole Folgen, wo er mehr im Fokus steht. Und Artemis war zuerst, weil er kommt ja noch vom Sailor V-Manga, vom Sailor V-Manga. Ja, genau. Ja. Und da habe ich, das habe ich jetzt zu lange nicht mehr gesehen, um zu wissen, wie gut ist er da. Ja, da ist er eigentlich eher wie im 90er-Anime, würde ich sagen. Da hackt Minako leider auch sehr auf ihm rum, aber ja. Er ist schon ganz cool. Er ist halt im Manga eher nicht so dieser Trottelige, sondern ja, da ist er halt schon so ein bisschen verantwortungsvoller und so. Ach ja, richtig. Halt das war diese Streits mit Minako. In der Fan-Theorien-Folge habe ich, glaube ich, die Theorie aufgeworfen, dass Artemis nicht immer weiß war, sondern seine Haare sind weiß geworden, weil er versucht hat, Minako zu bändigen, als sie 13 war. Ah, das kann ich verstehen. Ja, das ist ein harter Job. Ja, stimmt. Ach, da gibt's ja, übrigens noch mal ganz kurz zu Luna, mir fällt noch ein. Also im Manga finde ich sie besser und in Crystal, da ist sie netter. Da wirkt sie halt eher wie so eine Freundin von Usagi als wie die mit dem Fingerzeig. Und ist das nicht im Manga, wo sie auch mal tröstet und Ja, einfach lieber das stimmt. ist. Ja, wo sie Usagi mal tröstet. Ich weiß noch, da gibt es so eine Szene, wo Usagi Luna in den Arm nimmt und einfach nur sagt, ich hab dich so lieb, ja, Luna. Das ist süß, ja. Das ist auch so Usagi. Das hätte man auch in allen anderen Versionen machen können. Ja, also da finde ich die Beziehung von Luna und Usagi schon schöner. Aber naja. Ja. Artemis hat immer sein das sein liebes Leid mit Minako. Auch in PGSM ist es so, sie prankt ihn auch. Hey, Artemis, ja, dein Valentinsgeschenk zum Valentinstag. Und dann macht er es auf und dann springt so ein Springteufel raus. Und er so, fällt erstmal, springt erstmal 2 Meter zurück. Das ist eine interessante Szene, weil das passt ja eigentlich gar nicht zu der PGSM Minako. Aber ich fand es sehr schön, dass es die Szene gab. Ja, weil sie ja nach außen immer diese harte Fassade hat. Aber dass sie auch so ein Troll sein kann und dass sie auch, sie einfach witzig sein kann oder Streiche spielen kann auch. Und Artemis kommt ja drüber hinweg und dann kriegt er auch ein echtes Geschenk. Aber dass sie eine lustigere Seite hat, das sieht man nicht oft. Und das sieht man mit Artemis. Dass sie mal lächelt, ja. Mit Artemis sieht man auch im PGSM ihre weichere Seite, wo sie mal zugibt, oder er merkt ja auch, wenn es ihr schlecht geht und ja, oder sie äußert ihm gegenüber ja so auch mal. Der Einzige, mit dem sie überhaupt über diese ganzen Sachen reden kann. Genau, mit ihm redet sie über ihre ganzen Probleme und das ist schon sehr gut. Mhm. Artemis hat diesen einen, wir haben ja gesagt, er ist im allerersten Sailor Moon Musical, hat er einen Auftritt als Mensch im Katzenkostüm, also ein Mensch im Katzenkostüm spielt Artemis. Ist er in der neuen Folge im neuen Musical, in Lunas Musical auch drin? In Kaguya? Nee, es gibt aber Musical? So eine, also er wird ein bisschen erwähnt und es gibt dann auch so eine kleine Artemis-Animation. Aber ich verstehe schon, warum man da jetzt keinen extra Schauspieler gecastet hat, weil er ist halt da schon ziemlich irrelevant für die Story. Ja, es stimmt schon, ja. Und ja, er hat wenigstens eine kleine Animation bekommen. Ja. Es gab eine interessante Diskussion im Podcast Sailor Business, wo sie sich immer wieder gefragt haben, ist Luna eigentlich eine Katze oder eine Person? Weil würde sie mit anderen Katzen anbändeln, zum Beispiel mit Red Butler, auf den wir noch kommen, der sich in sie verguckt, würde sie was anfangen mit einer Katzenkatze? Also wir wissen, sie verliebt sich in einen Mensch, aber wie sehr ist sie eigentlich, wie sehr ist die Katze mit anderen Katzen? Stimmt, das ist eine gute Frage. Die Straßenkatzen mögen sie überhaupt nicht, aber die mögen vielleicht überhaupt keine anderen Katzen. Ja, ich meine, gut, Red Butler ist ja jetzt auch nur so ein Anime-Ding. Ja. Aber es ist schon interessant, weil normalerweise wird man ja schon sagen, Luna ist halt mehr eine Person. Ja. Würde ich auch sagen. Weiß ich auch nicht so genau. Interessante Frage. Ich denke, eine Person, die gelegentlich Katze ist, ist schon okay. Wir werden aber, in Manga und Anime erfährt man ewig nicht, dass sie von Mao ist, dass sie und die Menschenform hat sie ja nur, weil Sailor Moon sie ihr verleiht, gerade in dieser Kaguya-Geschichte. Ja, allerdings, also das kommt halt wirklich erst so im fünften Arc und das wird ja auch nur ganz kurz erwähnt, wie gesagt, ich finde das so schade, da kommt ja auch dann Tinyanko noch her von dem Planeten. Und die hat eine Menschenform, die sehen wir nicht als Katze. Ja. Also vielleicht Ich könnte mir vorstellen, dass die Katzen von Mao generell auch eine Menschenform haben, aber dass es halt auf der Erde, weil sie so weit weg sind, vielleicht dann doch noch eine andere Kraft braucht. Es ist natürlich auch praktischer, wenn du auf dem Mond lebst, so wie Luna im Silver Millennium oder als Tinyanko mit anderen menschenförmigen Aliens zusammen bist. Vielleicht sind sie ja Oktopusse auf Mao und haben Katzen und Menschenformen, was weiß ich. Aber ja, sie haben diese Option und ja. Ja, ich meine, Diana und Artemis haben ja im Manga auch eine Menschenform. Ja, das finde ich süß. Ganz ehrlich. Ja, und ab dem vierten Arc, wo sie dann die Menschenform bekommen, da können sie dann auch mehr hin und her wechseln. Ja, und das ist praktisch. Ja, finde ich auch ziemlich cool, dass man das dann noch gemacht hat. Weil Luna kann ja einen Computer bedienen und Luna kann irgendwie alles, aber in Menschenform kann man schon auch, hat man andere Optionen. Ja, ich meine, sie machen da zwar nicht so viel, aber immerhin etwas. Ja. Und ich denke, Kotaki Uchi hatte einfach Spaß, die noch in einer Menschenform zu zeichnen und es zu geben. Ich meine, der vierte Arc war ja generell so Menschenform für alle. Ja. Okay, Diana ist einfach, Diana ist süß. Süß. Ja, sieht wirklich super süß. Gut. Und Diana wird auch viel geknuddelt von Mamoru. Ja, stimmt, ja. Also sie ist ein bisschen Mamorus Katze. Ja, also eigentlich ja eher Chibiusas, aber Mamoru und Pluto, mit denen ist sie auch gern mal beisammen. Ja, sie übernimmt Plutos Job als kleines, halbwüchsiges Kätzchen für eine gewisse Zeit. Also sie steht da rum und macht was? Wir wissen es nicht. Wie verteidigst du das Raumzeittor? Keine Ahnung. Ich finde es ja eigentlich süß, dass sie sagt, ich helfe dir. Ja. Und ich denke, es ist schon damit gemeint, dass eine kleine Katze dazu natürlich nicht imstande ist. Und Pluto nur sagt, ja, mach das, das ist wirklich lieb von dir. Und in Wirklichkeit macht sie nichts, glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie für Superkräfte hat als ein Katzenkind. Sie ist ja wirklich noch sehr klein. Ich glaube, die steht da auch einfach nur und Pluto ist so, okay, irgendwer hat jetzt meinen Job übernommen, egal ob sie das kann, das passt jetzt. Ja, also man lässt sie machen, weil es so niedlich ist, glaube ich. Aber okay. Ja, im 90er-Anime fand ich es auch süß, wie sie halt manchmal so Geheimnisse ausplaudert, die sie gar nicht ausplaudern soll. Ah, das wie das Neo Queen halt manchmal auf krank macht. Ah, okay, das ist süß, ja. Ja, Diana, sie ist einfach nur ein süßes kleines Kätzchen. Und es sieht optisch auch nett aus, noch eine Katze zu haben und das Luna und Artemis. Ich sehe ja nicht, was die beiden verbindet, aber sie haben ein Töchterchen. Warum nicht? Ja. Und Dianas Menschenform hat auch als einzige so einen Katzenschweif. Ah, okay. Also sie wirkt ja tatsächlich noch mehr katzenhaft in ihrer menschlichen Gestalt. Vielleicht hat man da, Luna in PGSM, wenn sie Mädchenformat hat, auch einen Katzenschwanz. Vielleicht haben sie sich das da abgeguckt, weil sie ja auch noch eigentlich sehr jung ist. Ja. Das kann sein. Man kann nichts Schlechtes über Diana sagen, es ist technisch nicht möglich. Das geht einfach nicht. Ja, sie ist niedlich. Ich habe eine Katzenhaarallergie und ich würde mich von einem Real-Life-Jungkätzchen so fernhalten wie nur möglich, weil die haben diese Haare, die am weitesten wegfliegen. Und ich hatte hervorragende Erlebnisse, weil ich mich nicht beherrschen konnte beim Anblick von kleinen Katzen und ich habe das auf die harte Tour gelernt. Also Diana und andere gleichartige Katzen müssen leider dürfen nicht in meine Nähe kommen, aber im Anime und im Manga finde ich das sehr, sehr niedlich. Also wir haben ja Katzen. Ja. Ja, ihr habt eine neue Katze jetzt, oder? Dazu gekriegt? Also oder 2020 haben wir quasi zwei Katzen geholt. Aha. Und jetzt haben wir auch noch eine dritte. Ah, okay. Ja, und eine heißt Luna. Ja, stimmt. Und dann habt ihr euch, ich durfte den weißen Kater leider nicht Artemis nennen und deren Tochter auch nicht Diana. Warum? Ich weiß es nicht, weil meine Eltern das auch nicht wollten. Ach so. Verpasste Chance. Es wäre nett gewesen. Naja, ja, und wenn ich die Allergie nicht hätte, würde ich wahrscheinlich auch eine Katze holen. Die sind schon schöne Viecher. Und es hat auch einen Grund, warum ich Sailor Cat heiße, liebe Katzen. Ja, eben. Aber du hast auch immer schon sehr für alle Katzen geschwärmt. Wenn in einem Podcast irgendwann irgendeine Folge eine Katze vorkam. Ah, Katzen! Wir brauchen mehr Katzen in Sailor Moon. Wir haben eine Menge Katzen in Sailor Moon. Wir haben eine lange, lange Liste. Mhm. Ja, Tinyanko. Wir hatten Tinyanko schon erwähnt. Ja, stimmt. Die ist auch von Mao, aber zumindest im Manga, ja. Hat keine Katzenform, von der wir wüssten. Ja, nicht stimmt. Aber sie hat so eine Katzenohrenfrisur. Ja. Oder eine Katzenkappe auf. Ja, also in ihrer zivilen Form hat sie tatsächlich so Haare in Katzenohrenform. Mhm. Und sie ist also im Anime ist es ja so, dass sie eine echte Sailor-Kriegerin ist, die einfach böse wurde. Mhm. Und im Manga ist es so, dass sie Sailor Mao umgebracht hat und quasi so eine Fake Sailor Senshi ist. Beides sind, finde ich, sehr gute Vorgeschichten. Beides ist vorstellbar. Ich finde beides auch recht interessant. Ja. Weil dann hätten wir nämlich noch eine Katzenfigur in Sailor Moon. Das wäre nämlich dann die echte Sailor Mao, die wir nie sehen, von der wir nur hören im Manga. Ja, es ist so schade. Ja, ehrlich gesagt, ja. Wir kennen so viele Mao... Wie sagt man dazu? Maoisten kann man nicht sagen. Mao-Bewohner und Bewohnerin, ja. Dafür, dass so viele von Mao kommen haben, wüssten wir gerne mehr. Was verbindet die miteinander? Man sieht sie ja nicht mal. Ja. Man sieht Sailor Coronis ganz kurz, aber Sailor Mao und die anderen sieht man gar nicht. Ja. Ja. Aber also Tin Yanko im Anime ist sie ja ziemlich hinterhältig und verkracht sich ja auch mit Sailor Ledcrow und tötet sie am Ende sogar auch. Mhm. Ja. Aber was sehr interessant ist, ist, dass sie dann ja am Ende so halb gut wird. Ja. Aber auch da mochte ich sie nicht so sehr. Sie ist mir zu stressig. Ja, also ich mag sie auch nicht so sehr, abgesehen davon, dass sie ein Katzenbösewicht ist. Ja, ich mag ihr Kostüm. Aber ich fand das, interessant, dass sie halt dann plötzlich so halb gut und halb böse war und dann halt immer so geschwankt hat. Das zeigt eben schon, dass der Einfluss von ihren Armbändern oder von Galaxia oder von Chaos sie eben schon sehr stark verändert hat und sie vielleicht so nicht war oder gewesen wäre oder hätte sein müssen. Man hätte zwar noch mehr draus machen können, aber generell schon sehr cool. Ja. Ich mochte die Glöckchen an ihrem Kostüm und generell das ganze Kostüm von ihr. Weil ist ganz nett. Glöckchen ist ja was manche Katzen tragen und das fand ich dann schon passend. Das sind die Katzen, wenn wir Maukatzen auch als Katzen zählen. Nein, das sind die Maukatzen. Das sind die Maukatzen in Sailor Moon. Jetzt kommen wir zu normalen Katzen. Haben wir auch einige. Aber die sind ein bisschen, wenn sie keine wirkliche... Da kann man jetzt nicht so viel drüber sprechen, glaube ich. Wir haben eine Horde von streunenden Katzen in Folge... Ja, Folgennummern. Wenn wir Folgennummern angeben, wir sind da ein bisschen... manchmal haben wir die deutsche Zählung, dann manchmal haben wir die englische Zählung oder eine japanische Zählung. Weil je nachdem, wer von uns welche Episode recherchiert hat, also ich habe eben manche Anime-Episoden nicht auf Deutsch und du schaust sowieso sehr viele japanische Original-Episoden, oder? Ja, also ich schaue momentan eher mehr auf Japanisch. Mhm. Aber die deutschen und die japanischen Folgennummern sind ja eigentlich eh gleich. Ja. Es gibt ja nur die eine Folge nicht auf Deutsch, aber die Folgen werden trotzdem gleich gezählt. Ich habe ein paar amerikanische Episoden, was ich eben finden konnte, jeweils. Und da ist die Zählung eine ganz andere. Deswegen, wenn wir eine Folgennummer angeben und ihr sagt, wie bitte? Oder wenn wir haben teilweise auch was auf Wikimoon steht oder so. Also das muss nicht, wenn es sich komisch anhört, dann haben wir eine amerikanische Zählung zwischen rein rutschen lassen. Ja, die streunenden Katzen in der Red Butler Episode, Folge 31 im Rainbow Crystal. Ein langweiliger Sonntag heißt die, glaube ich. Und insofern interessant zu sehen, wie viel streunende Katzen es gibt und dass die tatsächlich stressen können, wenn man als Normalkatze wie Luna unterwegs ist oder als Normalkatze, als Hauskatze wie Red Butler, muss man sich mit denen irgendwie einarrangieren. Dann gibt's Ich finde die streunenden Katzen ja auch ein bisschen komisch, so mit ihren ganz scharfen Zähnen. Die sind schon ein bisschen weird. Ja, die werden sehr überzeichnet. Dann gibt es da von den streunenden Katzen gibt's eine kleine Katze, die Sailor Luna in ihren Schwanz beißt. Ja. Und es ist komisch. Also sie sind tatsächlich, sie sind witzig und bedrohlich gezeichnet. Sie sind okay. Kann man machen. Es ist eine gute Bedrohung für Luna, wirklich. Wenn Luna alleine rumsteht. Der Anführer dieser Bande, der heißt ja offiziell auch irgendwie Ash oder Ashley oder ich weiß es nicht mehr. Und das ist irgendwie eine Anspielung auch vom Winde verweht. Weil Red Butler und Scarlett O'Hara sind ja auch Anspielungen davon. Ja. Und wer war Ashley? Der Anführer dieser streunenden Katzen. Ah. Wo kommt denn der Name her? Ist der irgendwo... Ich glaube, der ist in den Credits oder irgendwo wurde der mal genannt. Okay, cool. Cool. Ja. Ja, aber sonst kann man zu denen jetzt auch nicht viel sagen. Es ist ein schönes Worldbuilding zu sagen, ja, Luna kommt nicht immer ungestreift davon, wenn sie hier in der Stadt rumstreuen, wo immer sie möchte. Ja, ich finde die Folge generell sehr cool, dass man dann halt mal die ganzen anderen Katzen mit Luna sieht und dann auch diese kleine Romanze mit Red Butler finde ich auch super süß. Ja. Er ist ja so ein bisschen der Katzen-Taxidomar. Ja, so wird er inszeniert bei seinem ersten Auftritt. Und ja, ich hab denn das Hoodie gemacht und es ist mein Casual-Cosplay. Weil, ich mag Red Butler. Ja, das ist wirklich sehr süß. Und er rettet sie auch immer. Und ist halt eigentlich nur dieser dicke Kater. Der ist super süß. Doch, den mag ich auch. Und auf den kommen wir nochmal extra, weil wir haben noch die Kategorie Katzendämonen und er hat ja auch eine Dämonenform. Ach ja, stimmt. Das vergesse ich irgendwie immer. Ja, ich habe es recherchiert, weil ich mir überlegt habe, ob ich mir das nächste Hoodie in seiner Dämonenform mache. Hm. Ich wollte Rusty überreden, dass er so ein Hoodie trägt. Er war nicht bereit. Er will immer ein Pokémon sein, wenn wir auf ein auf eine Convention gehen und hat irgendwie nicht so das, nicht mehr das, in, ja, sie sind jetzt langsam zu groß, dass ich sie noch in irgendwie Kostüme stecken kann, die ich gut finde. Aber ja, also so viel Aufwand betreiben, wenn er es nicht trägt, mache ich nicht, aber vielleicht mache ich mir irgendwann doch nochmal die Dämonenform als Hoodie. Wir kommen dazu. Es gibt noch mehr streunende Katzen, es gibt die Folge, wo Usagi und Momo in so ein leerstehendes Haus gehen und dann einfach nur heimatlose Katzen füttern. Mhm. Das ist, die sind auch sehr süß. Ja. Und die überlegen dann ja auch, wem sie die Katzen unterjubeln können, ja, wenn sie mit nach Hause nimmt. Ja. Das ist ja schön. Von den Senshi kann sie ja dann doch keiner nehmen. Ja. Und Momoro ist einfach so ein großer Katzenfreund. Er liebt Katzen. Das ist ein schönes Detail für ihn. Das finde ich auch. Dass er da seine fürsorgliche Seite zeigen kann und man sieht ihn ja wirklich auch mit Diana später ständig. Das ist schön. Mhm. Und wir haben nochmal streunende Katzen in Folge 79, diese Tierpalast-Folge, wo dann streunende Katzen, ja, genau, eingefangen. Die habe ich weniger auf dem Schirm, aber die kommt später nochmal. Ja, also ich weiß, dass, oder, es die Folge gibt. Ich habe sie auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Aber da gibt es zumindest auch eine Menge Katzen und Hunde. Ja, wir haben sehr, sehr wenig Hunde, habe ich festgestellt. Und so viele Katzen. In Sailor Moon. Und im Sailor V-Manga gibt es ja dann auch noch so ein paar streunende Katzen. Ja. Da gibt es einmal so ein kleines Kätzchen, das Sailor V rettet vor so einem Motorrad oder sowas. Mhm. Und dann gibt es auch noch so eine, ja, so ein bisschen ähnlich wie in dieser Red Butler-Folge, so eine Gruppe streunender Katzen und die werden dann auch von dem Bösewicht, mhm, quasi missbraucht, dass die dann aggressiv werden. Ja, das, okay, ist, das Haustier-Kapitel 1, mhm, im zweiten Band. Okay. Ist das mit Nyan-Nyan oder ist das nochmal eine, genau, extra? Ah ja, weil dann kommen wir nochmal dazu, weil die anderen, das ist die Kategorie andere Katzen, weil es ist kein Dämon, sondern einfach nur. Ja, sie ist halt ein Bösewicht. Ja. Und sie kann sich auch in eine Katze verwandeln. Die Katze sieht ein bisschen komisch aus, weil die hat auch so Haare, so eine Frisur. Aber sie hat halt auch so eine normale Menschenform mit so Katzenohren. Mhm. Und ja, es könnte sein, dass sie auch von Mao kommt, aber das erfahren wir nicht. Aber es wäre möglich. Aber wir haben ja auch, das hast du mir vorhin, wir haben vorhin uns noch kurz auf den neuesten Stand gebracht mit Katzen, die wir noch gefunden haben. Da haben wir auch über Hunde geredet. Und es gibt auch einen Wanwan. Also wenn man Nyan-Nyan, ja, und Wanwan haben kann, dann sind sie vielleicht sind sie vom selben Planet, vielleicht sind auch Hunde. Vielleicht gibt es auf Mao auch Hunde. Oder, ja, gut, es ist eine Form. Dann auch noch, eine Form, die gibt dann auch noch, ja, Chu, das ist eine Mücke. Okay. Aber ich stelle mir generell gern vor, dass es da so ein Sonnensystem gibt, wo es einfach so ganz viele Tierplaneten gibt zu bestimmten Tieren, so wie Mao, mhm, und Coronis und so. Ist so mein Headcanon. Ja. Ach, ich würde so gern so viel Background haben und für so viele Charaktere. Das ist einfach Worldbuilding. Ich mag es auch, wenn das Worldbuilding über unser Sonnensystem rausreicht. Und wir kriegen. Ich schreibe gerade eine Fanfiction, die auf Mao spielt. Oh, okay. Ja, aber also meine Sailor Cat wird ja werden, so die Tochter von Sailor Mao, die wird, mhm, ja auch von dem Planeten kommen. Und wo stellst du sie ein, wenn sie fertig ist, dass wir da ein bisschen schon. Oder schreibst du es. Oder hast du... Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich kann sie dir schon schicken. Mhm. Der erste Teil ist schon fertig. Okay, ja, sehr gerne. Und manchmal liest du ja auch Fanfics vor auf deinem Kanal, Sailor Cat auf YouTube. Ja, manchmal, da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, aber mal, mhm, schauen. Ja, ja, also sowas mache ich auch sehr. Also das ist einfach... Weil wir haben ja schon so ein großes... klar, Sailor Moon ist eben riesig und es ist ein großes Universum und es reicht in die Vergangenheit und in die Zukunft und wir haben die Three Lights von anderen Planeten und es wird immer größer und größer, je länger es läuft und man könnte sich schon vorstellen, dass man das Universum noch weiter vergrößert im Laufe der Zeit. Das ist... Warum nicht? Ich finde es ja, schon schön. Ich glaube es nicht, aber es wäre cool. Wir wissen ja, die Krähen von, also Phobos und Deimos haben auch eine Menschenform und kommen auch von irgendeinem Planeten, oder? Genau, warum? Von Coronis. Ja, warum und da kommt die? Ja auch dann Sailor Ledcrow her. Ah, okay. Ah, ich wusste nämlich nicht mehr, wie das heißt. Ja, also das ist schon sehr cool, dass wir das haben. Es ist eigentlich auch sehr kindisch, aber... Das ist auch so ein Talent. Naoko Takeuchi kann die Welt durch Kinderaugen sehen, durch 14-jährige Augen, durch 8-jährige Augen, weil die ganzen Magical Girl-Serien sind ja ursprünglich für ein sehr viel jüngeres Publikum gedacht gewesen. Und ich glaube, Sailor Moon ist die erste, die tatsächlich nicht so ganz direkt gezirkelt wurde auf die Jüngeren, sondern die eben auch für die Teenies und die Eltern interessant ist. Ich glaube auch. Weil wir haben eine Folge gemacht über Poitrine, von der Naoko Takeuchi sagt, dass sie davon beeinflusst wurde für Sailor Moon und zu der Zeit gab es eben, Poitrine ist eben auch ein Magical Girl, das eine Verwandlung hat und Bösewichte bekämpft und ja, das Design hat Ähnlichkeiten und in der Serie merkst du eben, Poitrine ist eine Nebenfigur, wirklich. Also die namensgebende Heldin hat keine guten Charakterszenen, sondern die Hauptfiguren in dieser Serie sind die jüngeren Kinder im Grundschulalter. Okay. Und einer von denen sieht wirklich exakt aus wie der Shingo in PGSM und der ist eben der jüngere Bruder von der Poitrine und das ist die Hauptfigur, das jüngere Kind. Und da rennt noch eine 14-Jährige rum, die Bösewichte bekämpft, aber sie hat tolle Szenen, wenn sie verwandelt ist, aber ihr Charakter ist sehr, sehr farblos. Das ist ja dann schade. Und das ist eben bei Sailor Moon viel, viel besser. Ja, da wären tolle. Ja, das hat jetzt überhaupt nicht zum Thema Katzen gepasst. Aber ja, Sailor Moon hat einfach eine ganz andere Größenordnung. Und da können wir auch Katzenplaneten haben und was immer wir wollen. Genau. Ich meine, warum auch nicht? Ja. Okay, Katzendämonen. Und da dachte ich, wir haben viele. Mehr als ich ursprünglich dachte. Aber ich hätte sogar damit gerechnet, dass es noch mehr sind. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Und ich dachte, es wären mehr. Und ich habe diese Nyanya nicht gezählt. Vom Sailor Wii Manga, weil die läuft unter andere Katzen. Unter was bist du eigentlich, Katzen? ja, Red Butler natürlich. Er ist der Katzendämon Nummer 1. Er hat seine Dämonenform, heißt Bakane. Wahrscheinlich. Nee, Bakene, nicht Bakane. Weil Bakaneko wäre natürlich eine coole, das wäre der beste Name. Aber. Also Katzendepp. Aber Bakene heißt es. Nee, ja. Das ist ein Wortspiel aus Monster und Katze. Ah, okay. Ja, also ich finde, das ist auch cool. Vor allem schon allein die Idee, dass halt einer dieser sieben Teufel kein Mensch ist. Ja. Ja. Das ist schon cool. Ja, das ist... Und sie ist auch eine gut aussehende Dämonenform. Und vor allem Bakene ist auch nicht so böse. Er ist sehr kampfbereit und grimmig, aber er verschont Luna. Und er ist nicht bereit, hier einfach nur, ja, und er hat eine Dämonenform, ohne dass er deswegen total durch und durch nur böse ist oder nur Böses tut. Ja, das finde ich auch cool, dass er halt dann auch in seiner Dämonenform trotzdem noch so ein bisschen Persönlichkeit hat. Ja. Und auch noch Gutes tun kann, er kann Luna verschonen oder retten. Und Luna ist ehrlich gesagt dann auch sehr sauer da auf die Sailor-Kriegerinnen, die dann ihren persönlichen Katzendämon hier angreifen. Ja. Und das ist schön. Ich denke mal, vorher war sie von ihm sehr genervt und als sie gemerkt hat, selbst in seinem tiefsten Tief und seiner schlimmsten Form ist sie einfach noch ein guter. Und von da an mag sie ihn auch sehr viel lieber. Man hat ja das Gefühl, dass er ihr sogar fehlt zum Schluss, weil sie im Sonnenuntergang sitzt und ja, naja, es ist nur schade, dass sie halt dann nie wieder aufgegriffen wurde. Ja, Und nachdem der Dämon sozusagen extrahiert wird und Red Butler in die Katzenform zurückkehrt, wissen wir auch nicht, wie ist er jetzt nur noch Katze? Hat er noch irgendeinen dämonischen Aspekt? Das wird nachher noch interessant, weil Rays Opa hat dasselbe Problem. Ja. Ehrlich gesagt ist Red Butler tatsächlich auch der bessere, interessantere Katzendämon. Und das sagt schon einiges, weil es sollte, Rays Opa sollte eigentlich der interessanteste von den sieben Teufeln sein, weil wir kennen ihn und er hat mehr Charakter als Mensch. Aber aus der Folge haben sie ihn doch nicht genug gemacht. Ja, sollen wir gleich zu Rays Opa kommen, wenn wir schon dabei sind? Weil ich denke, er ist auch der eindrucksvollere. Ist er denn eine Katze? Er ist ein Löwe. Ach so, ja gut. Also er verwandelt sich in den Dämon Gigi und das ist so eine Art halb Mensch, halb Löwe, würde ich sagen. Und ich denke, ja, das ist bin auch... bin ich ganz sicher, aber wir können drüber sprechen. Es ist diskutabel und ich habe ihn als Löwe so ein bisschen eingeordnet, weil ja die Shinto-Schreine von Löwen bewacht werden. Am Eingang vom Mikawa-Schrein sitzen zwei Löwen. So Löwenhunde, ne? Sind es Hunde? Ich dachte, es wären Löwen. Nee, es gibt doch, glaube ich, auch so Löwenhunde in der japanischen Mythologie. Aber ich bin auch nicht mehr ganz sicher, wie die aussehen. Und es ist viele, viele Jahre her, dass wir unsere japanische Kulturepisode gemacht haben. Unsere Episoden, hier nochmal Werbung. Wir haben ein paar ältere Episoden, die sehr schön sind. Die meisten, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich tolle Gäste, die viel wissen, mehr als ich normalerweise. Ja, also Gigi, der Katzen, also der Rays Opa, selbst wenn das, sagen wir mal, ein Katzenhund-ähnliches oder ein Löwenhund-ähnliches Ding ist, gut, vielleicht ist er das. Aber ich habe ihn jetzt hier eingeordnet. Ja, nee, passt schon. Dann ist er vielleicht nur ein katzenaussehender Katzenhund-Dämon, aber ja, ich mag es, weil... Er ist sehr cool. Als Zeusite. Ja, genau. Die da plötzlich erscheinen und er ist überhaupt nicht sehr beeindruckt. Ja, aber am Anfang wehrt er sich ja auch ziemlich gut dagegen. Und Zeusite ist überrascht, wie was? Was soll das heißen? Ich kriege hier Gegenwehr. Das sieht ihr sowieso immer so. Also wenn du in der ersten Makoto-Folge, wo dann eine ins Gesicht kriegst, so, was fällt den Leuten ein, sich zu wehren? gut. Ja. Und dann auch noch sein schönes Gesicht. Aber auch, das ist schon eine coole Konfrontation. Und dann ist ja immer, das ist auch so eine Diskussion, unter anderem in Sailor Business, aber auch andere Episoden. Heißt das, Reis Opa war schon immer ein Dämon oder ist ein Dämon nur in ihm gesteckt und ist Rei jetzt ein Vierteldämon? Also ich habe das schon so verstanden, weil das sind ja die wiedergeborenen sieben Yoma. Also die sind jetzt zwar jetzt kein Dämon mehr eigentlich, aber sie waren halt mal welche und es steckt irgendwie immer noch so ein bisschen drin. Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn sie sowas hätte, weil, klar, wir haben natürlich auch für das Dark Kingdom und ihre Yomas und ihre sieben Teufel und so, wir haben zu wenig Informationen, wer sind die und wo kommen die her. Sind die korrumpiert worden und böse geworden und waren vorher mal gut? Das wäre möglich. Oder sind sie schon immer... Ja, das weiß man halt nicht so genau. Und da wissen wir zu wenig. Aber es ist auch cool, weil die sieben Teufel stammen oder die sieben Regenbogen, die sind ja in sieben Kristalle eingeschlossen worden und sie stammen aus der Konfrontation mit dem Silver Millennium, als Beryl mit ihrer Armee das Silver Millennium angegriffen hat. So habe ich das verstanden. Dass sie damals... Ja, schon, also die gab es damals. Ja. Und die wurden ja dann in diese Splitter gesperrt und dann als gute Menschen oder Katzen wiedergeboren. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo eben auch alle anderen wiedergebracht wurden von der Silver Millenniumszeit. Auch so eine Frage. Sind die jetzt seit der damaligen Zeit immer wieder wiedergekommen oder sind sie neu? Ist das die erste Neuerscheinung? Ich nenne es nicht Reinkarnation, weil sie werden ja in derselben Form wiedergebracht. Das ist nicht Reinkarnation. Aber ich denke, dass sie in der ganzen Zeit über geschlafen haben und jetzt hier neu sind in diese, in ihren Menschenformen oder in der Katzenform. Und wir sehen ja auch zum Beispiel die Zeichnerin oder die Malerin, nicht die Zeichnerin, die Malerin, das ist eine ganz, ganz liebe, die ist nicht in ihrer Menschenform irgendwie schlimm und auch Reis Opa hat ein paar persönliche Probleme, würde ich sagen, benimmt sich nicht immer toll, aber es ist gut, dass wir ihn haben und es ist klar, dass er und Rey sich mögen. Ja, also die sieben Teufel, die sind ja alle in ihrer Menschenform eigentlich voll nett. Ja. Und ja, das ist schon eine coole Idee. Ist zwar jetzt auch nur eigentlich eingebaut worden als so kleiner Filler-Art. Ja, ich fand es trotzdem cool. Es ergibt keinen Sinn, dass der Silberkristall in sieben Teile zersplittert wurde, um diese sieben... Nein, das gibt es nicht. Diese sieben Leute. Und vor allem, ich hätte auch gern gehabt, wenn es irgendwas nochmal wiedergekommen wäre. Aus diesem Arc. Der Arc ist halt schön, weil er ist gut gemacht. Die sind einfach, diese Episoden sind in sich gut, auch wenn es keinen Sinn ergibt im Gesamtgefüge. Ja. Wenn wir noch in der Staffel 1 sind, habe ich noch Nefleet hat einen Löwendämon nach dem Sternbild Löwe. Der Löwendämon heißt Regulus. Ja. Folge 16. Ich glaube, das ist das, wo er sich mit Naro in einem Einkaufszentrum trifft. Ja, ich glaube auch. Ja. Und ehrlich gesagt, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass er einen Löwen loslässt. Ja, ich hätte zwar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, weiß ich es wieder. Ich habe das recherchiert. Ich habe es auch nicht mehr gewusst. Aber das ist schon cool und die Verbindung zum Sternbild kann man machen. Hätte er öfter machen können. Wir hätten eine ganze Menge Sternbild-Dämonen haben können. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Jedes Sternbild würde einen sehr, sehr coolen Dämon hergeben. Nicht nur die Tiere, einfach alle. Aber ja, das war schon ganz gut. Okay, dritte Staffel. Ein Dämon unter der Führung von Kaori Knight, Nekonel. Ach so, ja, das ist in dieser Folge mit Mamoru und Usagi, mit den streunenden Katzen. Ja, da hat Usagi ein anderes Mädchen hat ein Katzenpuzzle. Und eins von diesen Puzzleteilen wird fusioniert, glaube ich. Ja, mit diesen Dämoneneiern, genau. Ja. Wie heißt es? Und dann, und dann verwandelt sich das Puzzleteilchen an irgendeinem Punkt in einen Dämon. Und Neko heißt ja Katze und der Dämon heißt Nekonel. Genau. Der ist ein bisschen freizügig, der Dämon, aber gut. Das sind sie in der Staffel irgendwie oft. Lässt Rückschlüsse auf den Charakter von Otahus Vater zu, nehme ich an. Oder auch nicht. Vielleicht ist es auch eine Kaori Knight Sache, die sagt, sie will sich. Es würde zu Kaori Knight passen. Es würde total zu Kaori Knight passen, ja. Naja, aber ich finde sein Design ziemlich cool. Von dem Dämon. Ja, ansonsten macht er jetzt nicht viel, er sieht cool aus. Ich finde auch das mit dem Puzzle eigentlich sehr clever. Oder eigentlich sehr gemein. Ich glaube, es war ja auch so, wenn der dann von Uranus und Neptun zerstört wird, dann setzt er sich aber wieder so zusammen danach. Ah, cool. Ah ja, der zerspringt in Puzzleteile, oder? Ja, genau. Ah. Und dann gehen Uranus und Neptun einfach, obwohl der sich wieder zusammensetzt. Okay, das ist einfach für einen Episodendämon ist das sehr cool gemacht. Er war ein Katzenpuzzle, dann wurde eine Puzzlekatze. Genau. Ja. Und es ist einfach eine gute Staffel. Ja, das stimmt. Okay, und der letzte Katzendämon auf meiner Liste ist, den hast du, glaube ich, gefunden, ein rosa Löwe. Ein Kardian der zweiten Staffel aus einer aus der Episode Ritter des Mondlichts. Genau. Folge 49. Das ist die Folge, wo Makoto ihren Freund Kenji rettet mit "Ich habe Blutgruppe 0, ich gebe dir mein Blut." Das war die Folge. Was? Alles verdrängt, erfolgreich verdrängt. Will ich nie wieder hören. Nein, kann man machen. Das ist immer noch besser. Nein, Blutgruppe, das, da habe ich einfach so einen schmerzhaften Punkt von dieser Episode, wo Minako diese Unmengen Blut spendet. Und das ist so ein Doppel-Facepalm-Moment. Ja, wie magisch musst du sein, um so viel Blut zu haben? Wie ist das überhaupt in Japan, wenn du noch nicht 18 bist? Wieso darfst du Blut spenden? Ja, weil ich glaube, Minako macht da, die macht da irgendeinen Trick, die geht irgendwie immer zu einer anderen Station oder so, dass die wissen, dass sie nicht wissen, dass sie heute schon gespendet hat. Und lässt sich vielleicht noch mit ihrem Füller verwandeln oder so. Ja, sie will beweisen, dass sie ein gutes Herz hat. Und das ist so, es gibt einfach ein paar Folgen, die sind zu dumm, um wahr zu sein. Das ist einfach. Ja, also ich finde die Folge an sich ganz cool, aber was Minako da macht, ist so dumm. Minako ist so badass in der Folge, weil sie eben hinterher halbtot noch rumrennt und irgendwelche sehr, sehr coolen Dinge tut, aber das ist einfach so schlecht geschrieben, sagen wir so. Aber die Ritter des Mondlichts-Folge, die ist natürlich ein bisschen anders. Okay, und da gibt es einen... Ja, ich meine, da rettet halt Makoto mit ihrer Blutspende ihren Freund. Ja. Und da kommt halt dann dieser rosa Dämon, der übrigens besser aussieht, als es jetzt vielleicht gerade klingt. Er könnte eine Sphinx sein, weil ich habe in meiner Liste stehen, dass er eine Sphinx ist. Und das wäre schon sehr, sehr cool. Weil wir ja diese Dualität von Mensch und Katze in so vielen von unseren Katzenfiguren haben. Und auch Gigi, auch eigentlich, Luna, Artemis und Co., und eine Sphinx ist eben auch so ein sowohl als auch oder teils. Das ist schon und sehr, ich meine, Anne und Ale, die haben ja auch so ein bisschen was mit ihrer Mythologie. Mhm. Da wird es auch passen. Und der hat jetzt auch ein ganz cooles Design, ist jetzt aber auch nicht überkrass. Ja. Okay, andere Katzen. Wir haben noch interessantere, also wir haben sehr, sehr interessante Katzen noch auf der Liste und wir hatten ja schon jetzt eine ganze lange Liste. Die ganz große Nummer 1 auf der Was bist du eigentlich für ein Vieh ist Tiger's Eye. Tiger's Eye ist ein Tiger. Ach ja. Tigerauge. Er ist ja tatsächlich ein Tiger, der halt dann so eine Menschenform bekommt. Der in eine Menschenform, ohne gefragt zu werden, gesteckt wurde und vergessen hat, dass er kein Mensch ist und auch nie. Also das kommt ja, das ist ja die große Entdeckung für die drei, für das Amazonen-Trio. Dass sie eigentlich Tiere sind. Ja. Und dass sie aber lieber Menschen wären. Ja, das finde ich generell ist ein sehr interessanter Konflikt. Und dass sie auch gerne Träume hätten und so. Ja, und das macht sie auch so sympathisch, obwohl sie ja wirklich, wirklich schlimme Dinge tun. Aber ja, also das ist echt krass. Ich meine, die machen eigentlich so krasse Sachen mit ihren Flirtereien, aber man findet sie trotzdem sympathisch. Ja. Die haben irgendwie so eine gute und lustige Chemie miteinander. Und ich denke, das muss man einfach den Animatoren anlasten, im Anime oder den Machern vom Anime anlasten. Und dass eben, dass sie keine Menschen sind, gibt ihnen eine gewisse Unschuld. Was willst du einem Fisch vorwerfen oder einem Tiger? Ja. Du böser Fisch, du. Ja, das stimmt. Oder Tiger, das. Aber andererseits, sie sind auch, aber Tiger's Eye ist schon als Charaktere, wir haben sie in der Queer Representation gehabt, die drei, das Dämonentrio, sehr feminin gekleidet, Hawk's Eye noch am meisten, aber auch Tigerauge. Also Hawk's Eye im Manga, Fisheye dann eher im Anime, aber eigentlich alle drei so ein bisschen. Und war Tiger's Eye nicht auch in Seramu sehr eindrucksvoll? War das Tiger's Eye? Ach ja, stimmt. Da sagt er, er ist verwirrt von seinem Gender, er weiß nicht so richtig, was im ganz Neuen, Wo er sagt, das war süß, wo er sagt, ich weiß auch nicht, Gender ist schwer, lass mich in Ruhe. Ja, genau, das ist die beste Szene. Ja, ich rede von mir in der weiblichen Form, aber ich spiele hier voll total den Mann. Und was sagt Jana, was meinst du damit, du spielst das nur? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Witz, weil ja wirklich eine Frau hier eine Männerrolle spielt. Ja. Aber ich denke trotzdem, dass das auch anders gemeint ist. Sie spielt das aber auch super. Alle queer. Ja, weil sie stapft dann so breitschultrig über die Bühne und sagt, wow. Und so eben diese, ein bisschen diese Yankee-Nummer. Das ist schon, es ist gut gemacht. Und es gab auch in den früheren Seramios gab es die drei, wo sie, glaube ich, auch gute Zirkusartisten waren. Jedenfalls ja. Sehenswert. Oder waren sie auch wie im Anime eigentlich? Ja. Und das ist schon eine, ja, sehr eindrückliche, ein eindrücklicher Charakter. Und eben, man sieht schon, wenn ein Charakter durch Anime, Manga und Seramio durchgezogen wird, dann ist es schon wesentlich. Ja, so im Manga haben die ja leider nicht wirklich Persönlichkeit. Aber da hat kaum ein Bösewicht Persönlichkeit. Da hat Tigers dann eigentlich nur die Persönlichkeit, ich will Künstler werden, Ende. Ja. Ja, dann macht er halt nicht wirklich viel. Mm. Aber das ist ja bei den Manga-Bösewichten leider generell so. Ja. Er hat tolle Haare. Muss man sagen. Also er ist haarmäßig, ist nur, finde ich, eine Flite, hat nur noch eine Flite und Galaxie haben, ja gut, oder bei den, ja, haben schönere Haare. Er hat schon sehr eindrucksvolle Mähne. Okay, was bist du für eine Katze? Die Katzenkinder ins Kaguya Shimaden Setsu, einem Musical, das ich sehr, sehr mag. Tolle Musik, tolle Charaktere, aber auf die Katzenkinder hätte ich verzichten können. Ja, also die Story, es ist halt so eine ganz originale Story, ohne eine Staffelvorlage. Mhm. Das ist ziemlich cool. Das ist cool, ja. Ja, und viele finden die Katzenkinder nervig, also vor allem mit der originalen Version. Die haben da halt auch so, ja, so Katzenkostüme. Es sind halt Kinder in Katzenkostümen, ja. Die sehen vielleicht in der ersten Version nicht so geil aus und die haben auch so ein bisschen nervige Stimmen, muss ich ja sagen. Ja, man gibt ihnen so eine so viel Gejammer. Nye, nye, nye. Und sie sollen natürlich verlassene Kätzchen sein, die sich nach ihrer Mama sehnen. Und man soll Mitgefühl haben. Sie haben eine tolle Szene mit Chibiusa. Das ist schon so. Also sie haben, Chibiusa kann sie eben sehen und hören und will ihnen helfen. Und das ist schon klasse. Sie findet andere Kinder und will ihnen helfen. Aber ja, Chibiusa ist ja dann immer so, dass sie ja ihre Eltern nicht will und dass sie sich ja mit denen immer streitet. Ja. Dann sieht sie halt da auch mal die andere Seite von diesen Kätzchen, die einfach keine Mutter haben und froh wären, wenn sie überhaupt da wäre. Und dann finden sie ihre Mutter und dann mag ich eben nicht, wie es aufgelöst wird. Ja, jeder hat eine Mutter und jedermanns Mutter hat euch voll total lieb und das ist so kitschig. Es stimmt einfach nicht. Das ist aus Kindersicht natürlich anders zu sehen, aber nein, ich persönlich finde die Szene trotzdem toll. Ich musste auch immer heulen, weil ich dieses Lied einfach so. Es ist ergreifend gemacht, aber ich mag die Botschaft nicht. Ja, ich meine, ich verstehe es schon. Ich meine, ja klar, es ist im Real Life nicht so, aber ich mag die Szene trotzdem sehr. Ja. Ich denke mal, die sind halt auch wirklich so als Kontrast zu Chibiusa da, damit Chibiusa lernt, dass sie dankbar sein sollte und so. Sie haben schöne Szenen mit Chibiusa. Also Chibiusa hat eben auch mal eine mitfühlende Seite, die sehen wir in den Musicals nicht immer. Und das ist da schon schön zu sehen. Und ich hatte ein bisschen Mitgefühl, weil diese Darstellerinnen von diesen Katzenmädchen, die sind schon sehr jung. Und die haben da doch ganz schön viele Szenen und da denke ich mir, da muss die Regie oder wer immer das entworfen hat, sich sehr viel bei gedacht haben, weil ohne Not holst du dir nicht nochmal einen Haufen Kinder auf die Bühne. Das, ja, das stimmt. Das ist für die Kinder viel und ich denke auch immer so ein Punkt, wo du dir nicht sicher sein kannst. Ah. Ja, auch arbeitsrechtlich und so ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Weil die Chibiusas sind ja oft doppelt besetzt, damit sie nicht so oft auf der Bühne stehen müssen. Und Kinder sind doch dauernd erkältet und jetzt hast du Kinder, die müssen singen können. Ja, aber wenn die Halsweh haben, nicht so gut. Also das ist, denke ich, es ist natürlich schön. Für die Kinder im Publikum ist es schön, Kinder auf der Bühne zu sehen, denke ich mir. Aber okay, wir müssen auch nicht stunden. Ja. Dann auch noch, ich wollte kurz erwähnen, ja? Es gibt ja auch noch dann Shin Kaguya Shimaden Setsu, quasi so ein Remake ein paar Jahre später. Und da sind nur noch zwei Kätzchen. Ja, und ich finde, besser. Die haben bessere Kostüme und auch ein bisschen bessere Stimmen. Ja, Die fand ich generell auch besser, ja. Ja. Okay, wir haben eine rosa Katze in Sailor Parallel Moon. Die hast du, hast du noch gewusst. Und zwar, das ist aus einer Short Story. Das ist diese Short Story mit diesem Paralleluniversum, wo Usagi und Mamoru noch eine zweite Tochter haben. Mhm. Namens Kosagi. Sailor Parallel Moon. Ja. Genau. Und sie hat dann halt, ja, wie halt Usagi Luna hat, hat sie dann so eine rosa Katze. Ich glaube, die hat keinen Namen. Ich glaube auch nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, was die da gemacht hat. So viel kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Aber immerhin, es gibt eben nochmal so eine Parallele zu Luna und Artemis, in diesem Paralleluniversum sind sie ja, ja, gibt es eben noch ein Mädchen, noch eine Tochter. Ich finde das auch schöner, wenn die mehrere Kinder haben, Usagi und Mamoru. Wenn sich nicht alles so oft diese eine einzige Erbin zirkuliert. Ja, aber ich verstehe es halt auch, weil es kann halt eigentlich nur eine Sailor-Kriegerin pro Planet geben. Offensichtlich nicht. Kosagi hat eine Verwandlungssequenz. Ja, aber das ist ja nur... Sie muss ja nicht von dem... Wir haben eine Menge Planeten in unserem Sonnensystem. Wir haben eine ganze Menge Kleinplaneten. Und wir wissen, dass es davon schon Sailor-Kriegerinnen gab. Ja, aber es wäre ja schon komisch, wenn die Tochter von Sailor Moon dann plötzlich die Sailor-Kriegerin von einem anderen Planeten wäre, oder? Ja, vielleicht war ja noch ein Crystal, so ein Starseed-Crystal übrig. Außerdem, in diesem Paralleluniversum laufen die Dinge ja auch ganz anders. Ja, da geht das natürlich. Ich finde es auch eine interessante Idee. Da müssen wir nicht davon ausgehen, dass irgendwas zutrifft, was wir aus dem gewöhnlichen Sailor Moon-Universum kennen. So eine Short Story kann man das ruhig machen. Und eine rosa Katze kann man auch mal machen. Ja. Es ist einfach so, sowas mag ich, diesen Ableger an sich. Der hat seine eigenen Probleme, aber Kosagi ist eben wirklich Usagi in klein. Und da merkst du, wie sehr Chibiusa überhaupt nicht Usagi in klein ist. Das stimmt. Und das ist schon lesenswert, sehr lesenswert. Ja, auf der Liste. Oh, wir haben noch eine echte Katze, die habe ich hier falsch einsortiert. Sailor Vs Freundin Hikaru hat eine Katze. Eine ganz normale, reguläre Katze. Ja, ist auch in diesem Haustierkapitel drin gewesen. Dann haben wir Nyan Nyan im Sailor V Manga. Ein Bösewicht von der Dark Agency. Die haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen vorhin. Und da ist auch so ein Episodencharakter oder so. Hat eine Armee aus kleinen Katzen und kann sich ebenfalls in ein kleines, harmlos wirkendes Kätzchen verwandeln. Und das finde ich schon, wenn wir nur, das war ja zu Zeiten, wo es noch kein Sailor Moon oder vielleicht parallel dazu, aber wir haben eben Minako und sie hat Artemis und dann haben wir plötzlich eine Katzengegenspielerin. Das finde ich schon, das kann man machen. Also das passt thematisch sehr gut dazu. Ja, in dem Kapitel ging es auch so ein bisschen um Minako und Artemis. Auch wenn ich ein bisschen unzufrieden mit dem Kapitel war, weil Minako am Ende irgendwie nicht wirklich was draus lernt und nicht netter wird zu Artemis. Mhm. Aber naja. Herz für Artemis. Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist sozusagen die Großmutter von all den anderen Katzendämonen oder Katzenbösewichten, die später kommen. Nyan Nyan ist die Gut, erste. Also bei dem Kapitel wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das ist dann eher später erschienen. Kann sein, das sind spätere Sailor wie Mangas ja später gezeichnet worden, ja. Ja, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das rauskam. Wahrscheinlich ist dann Regulus der erste oder Gigi und dann Gigi der zweite. Von den Katzen in der richtigen Reihenfolge. Ha! Nein! Oder halt ich habe einen früheren auf der Was bist du eigentlich Liste? Ein animatronischer Löwe im Vergnügungspark in Traumprinzessin Folge 11. Genau. Das ist der erste Katzencharakter in Anführungszeichen. Ja, ich meine, es ist jetzt nur ein Animatronik-Löwe, aber er existiert. Es ist ein Löwe, es ist eine Katze. Ja. Und sie wollen. Ist das das Viech, auf dem man reiten kann? Ja, ich glaube, da war was. Ich glaube, da kann man drauf reiten. Oder auf jeden Fall, Usagi erschreckt sich erstmal und glaubt, das ist ein echter Löwe. Mhm. Ja, aus den Augenwinkeln ist das ja auch der Effekt, den man haben will. Ja, man fragt sich aber auch, ob diese Tiere, ob das wirklich nur Animatronics sind und ob die auch normal in diesem Freizeitpark drin sind. Weil der wird ja vom Dark Kingdom infiltriert, weil die Traumprinzessin ist ja auch böse. Die verwandelt sich total in einen sehr üblen Yoma und vielleicht hätte der Löwe das auch können, gekonnt. Ja, weiß man nicht so genau, ob das jetzt generell Repertoire von dem Park ist oder ob das jetzt auch so ein Dark Kingdom-Dings ist. Müssen wir offen lassen, wäre aber sehr cool. Ist auch eine coole Episode. Ja. Ja, dann die Löwen oder Löwenhunde am Eingang zum Hikawa-Schrein. Als Honorable Mention. Genau, die bewachen den Schrein. Ja, und das sind die Katzen in Sailor Moon. Und das sind mehr, als wir und wahrscheinlich auch ihr gedacht habt. Ja. Es sind so viele und wir haben uns da mal zusammengesetzt und wirklich uns ein bisschen recherchiert und uns erinnert und wir haben beide, glaube ich, mit einer sehr kurzen Liste angefangen und sind rausgekommen mit einer sehr langen Liste, ja. Ja, dann fällt einem immer doch wieder noch was ein. Das ist schon krass, also man merkt irgendwie, dass Katzen ein sehr begehrtes Thema in Sailor Moon waren. Finde ich cool. Ja. Finde ich cool. Immer mehr Katzen. Mehr Katzen sind toll. Ja, und das ist auch bei einer Serie für Kinder. Kinder haben eher keine Angst vor kleinen Katzen. Und dann kannst du Katzen bringen und du kannst die mal zum Dämon machen. Aber es ist nicht so bedrohlich. Wir haben nämlich auch kurz über Hunde diskutiert. Und klar, die meisten Hunde sind kleine Hundchen. In PGSM gibt es ein kleines Hundchen oder einen großen Hund, um den sich Minako und Rei kümmern. Und die anderen Hunde wusste ich jetzt nicht mehr. Du hattest auch noch welche aus Anime und Manga. Aber ein Hund kann sehr groß und sein und große Zähne haben. Und das kann man sehr schnell, sehr bedrohlich auf die Leinwand bringen. Während selbst eine ganze Armee aus streunenden Katzen mit Rasiermesser, scharfen Zähnen ist für Kinder am Bildschirm. Glaube ich nicht. Also Shingo sieht das anders. Ja? Ach richtig. Shingo ist... das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Shingo, das ist mir gerade eingefallen. Der hat ja auch Angst vor Luna und generell vor Katzen. Der hat Angst vor Katzen. Aber ich denke auch, das ist nicht so gemein, dass die Zuschauer sich jetzt fürchten sollen. Sondern dass die eher denken, ach komm Shingo, Luna, brauchst du doch keine Angst haben. Die lösen das irgendwie. Wie war das? Weil... Er will ja nicht, dass Luna ins Haus kommt, weil er Angst hat. Ja, also ich glaube, am Ende rettet ihn Sailor Moon und die sagt dann, ja, du sollst mal netter zu Luna und deine Schwester sein. Und ja, weil das Sailor Moon ist, die das gesagt hat, akzeptiert er das dann. Okay. Ich glaube zumindest. Ich meine, eine richtige Phobie, vielleicht ist ihm ja als kleines Kind mal eine Katze in den Kinderwagen gesprungen und er hat Angst gekriegt. Ja, ich meine, so eine Phobie ist natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich. Da kannst du nicht sagen, lass das mal eben und dann sagt man sich, gut, dann lasse ich das eben. Das so einfach ist das nicht. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich glaube, so war es. Ja, ist schon ein bisschen sehr convenient. Vielleicht hat er sich einfach an sie gewöhnt und sie sind sich auch... Wir haben ja keine Szenen von Shingo und Luna danach. Vielleicht haben sie einfach Abstand gehalten. Mal, er hat immer noch Angst vor Katzen, aber er hat Luna dann irgendwie doch akzeptiert. Ja. Ja. Luna selber hat auch Angst vor Hunden. Zumindest in PGSM. Ein wirklich, wirklich, wirklich kleiner Hund auf dem Arm eines Spaziergängers. Der kläfft nur ein oder zweimal und Luna rennt wirklich davon in Panik. Ist das nicht auch die erste Folge mit Sailor Luna? Zumindest die erste Luna-Folge, wo sie zum ersten Mal in ihrer Mädchenform erscheint. So, und ja, das ist die. Als Mädchen läuft sie dann weg vor einem sehr kleinen Hund. Ja, in Katzenform wäre dann natürlich für sie wesentlich größer gewesen, aber okay, es ist eine Katzenepisode, keine Hundeepisode. Ja. Ja. Die haben auch noch so weitere gebrainwashed Hunde, auch in dieser Tierpalast-Folge. Ja, und Die ansonsten sind Hunde generell ziemlich selten. Ach ja, und One aus Sailor V gibt's auch. Das ist quasi wie ein Yan-Yan, nur mit Hund. Ja, eigentlich ist es albern, aber... Das war ganz witzig, da der hat sich halt auch in so einen ganz, ganz kleinen Hund verwandelt. Okay. Und Artemis dachte zuerst irgendwie, das sei die wiedergeborene Luna, weil der Hund irgendwie auch so eine Mondsichel hatte und so ein bisschen katzenhaft aussah. Und auch Luna hieß. Okay. Deshalb gab es so ein kleines Missverständnis. Muss ich nochmal lesen? Das klingt eigentlich sehr lustig, ja. Ja, das war ganz witzig. Ich mag auch den Namen, auch wenn es vielleicht für japanische Zuschauer zu albern ist, aber ich bin immer froh, wenn ich was auf Anhieb verstehe. Und wann, das verstehe ich auf Anhieb. Dass das Wow Wow heißt. Und Nyan-Nyan weiß man ja auch inzwischen, dass das der Dialekt ist, den die japanischen Katzen sprechen. Katzen sprechen nämlich mit Dialekt. Genau, ich spreche im Dialekt natürlich. Also auf der Welt, die Katzen sprechen nicht alle gleich, weil Katzen untereinander eigentlich nicht so viel lautieren, sondern das machen sie überwiegend mit Menschen. Katzen das stimmt. Imitieren gerne andere Menschen und auch andere Tiere. Und wer im Internet diese ganzen Katzenbilder sieht, wo Katzen Hunde imitieren, ja. Und Katzen haben sich im Lauf von vielen tausenden Jahren angewöhnt, Menschen anzumaunzen. Und das tun sie auf verschiedene Arten. Das finde ich vielleicht auch sehr cool. Weil die Menschen sie so ein bisschen an ihre Mutter erinnert. Und kleine Kätzchen maunzen ja bei ihrer Mutter schon immer. Ja. Ich will was. Ja. Und es ist eben auch effektiv. Das stimmt. Es kann schon echt nerven, wenn du eine plärrende Katze im Haus hast und da guckt sie dann schon, was sie will. Ja, also wir haben also eine von unseren Katzen, die kleine, die maunzt immer, wenn Mama nicht da ist, wenn sie die vermisst. Okay, ja. Naja. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Das wäre es eigentlich... Ja, also von meiner Seite aus auch. Ich glaube, wir haben jetzt über alle Katzen gesprochen. Also mir hat das viel Spaß gemacht, wie wir alle diese Katzen rausgefunden haben und was es was es alles gibt. Löwen und Tiger und Sphinxen und ja. Und danach hat man eben auch so Flashbacks an Episoden oder an Musicals. Das ist schon immer sehr schön. Mhm. Ja. Tin Yanko gibt es auch im Musical, glaube ich. Ich glaube nur in Starlight Ryusei. Nee, Quatsch. In den ersten Stars Musical gab es die auch. Und später haben sie andere genommen. Natürlich. Ja. Ja, was ganz interessant war, im Le Mouvement Final, da sind sie so ein bisschen befreundet mit Sailor Iron Mouse. Mhm. Und da waren die beiden quasi so ein bisschen wie Letcrow und Siren im Anime. Und das finde ich auch süß, Maus und Katze. Ja, Maus und Katze, ja, das war sehr süß. Also Nyanko hat dann Maus immer so ein bisschen beschützt vor Galaxia und hat sich immer für sie eingesetzt. Das fand ich mega cool. Das ist süß, ja. Ja gut, aber ansonsten, glaube ich, kann man zu ihrem Musical jetzt auch nicht viel sagen. Nee, weil, ja, da können wir noch die Kostüme kommentieren, aber das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert. Und es hat sich mir auch nicht so eingeprägt. Aber es gab schon sehr, sehr viele gute und coole Katzen hier überall. Ja, dann vielen Dank, dass wir mal wieder aufgenommen haben. Dir auch danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Wir wollten schon so lange und dann ist einfach immer was gewesen. Und das Thema ist einfach, das müssen wir machen. Ja, das stimmt. Ich kann doch nicht Sailor Cat einladen und dann nicht über Katzen reden. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Ja, passt auf euch auf da draußen. Ja, dann Dankeschön und tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten.